Begraben machen sie uns vogelfrei. Ja, das sind die Gesinnungsväter der Gedankenpolizei. Doch nur die Lüge braucht Gesetze, Schutzwahrheit steht von alleine. Und ihre ganzen Lügen haben sehr, sehr kurze Beine. Ist die einfachste.